Nachtzug. Mitten durch mein Zimmer, der den Boden zittern lässt, auf dem ich gehe. Phones are fucked. No one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Martin Amis, Night Train. Was ich hier jetzt darlege, ist ein Bericht über den schlimmsten Fall, mit dem ich je befasst war. Den schlimmsten Fall für mich, heißt das. Wenn man Polizei ist, dann ist das Schlimmste ein dehnbarer Begriff. Man kann das Schlimmste nie genau fixieren, die Grenzen erweitern sich täglich. Das Schlimmste? Es gibt kein Schlimmstes. Für Detective Mikey Houlihan war dies der schlimmste Fall. Mit 18 habe ich an der P.T. Brown-Uni angefangen, Strafrecht. Aber eigentlich wollte ich auf die Straße und ich konnte es nicht erwarten. Ich habe Aufnahmeprüfung für die Staatsgendarmerie gemacht, für den Grenzschutz, sogar für den Gefängnisdienst, alle bestanden. Auch für die Polizei, da habe ich auch bestanden. Ich habe an der PD aufgehört und bin auf die Polizeischule. Ich habe auf Streife in der Südstadt begonnen. Ich war bei der Nachbarschaftsstabilisierung in 44. Wir sind unsere Strecke gelaufen, wir sind Funkstreife gefahren, dann 5 Jahre lang Spezialeinheit Seniorenraub. Mit verdecktem Einsatz als lockendes Opfer habe ich mir den Dienst als Detective in Zivil geholt. Dann noch eine Prüfung und ab ins Präsidium mit meinem Abzeichen. Jetzt bin ich beim Aktiva-Entzug. Aber 8 Jahre lang war ich beim Mord. Ich habe Morde durchgezogen. Ich war Mordpolizei. Die Figur habe ich von der Mutter. Sie war ihrer Zeit weit voraus und hatte das Aussehen, bei dem man heute an stark politisierten Feminismus denkt. Mama hätte in einem postnuklearen Rotmovie den Bösen spielen können. Das Gesicht ist vom Vater. Es ist eher ländlich als großstädtisch, flach, unentschieden. Das Haar ist blond gefärbt. Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen, draußen im Moonpark, aber das ist alles in Stücke gegangen, als ich 10 war, und danach bin ich von der Behörde versorgt worden. Ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Ich bin 1,78, ich habe an die 80 Kilo. Ich habe 100 Morde abgefeiert, Aufklärungsrate einen Tick über dem Durchschnitt. Ich konnte einen Tatort perfekt runterlesen. Mehr als einmal hat man meine Verhörtaktik hervorragend genannt. Meine Aktenführung war sensationell. Als ich von der Südstadt ins Präsidium kam, da sind alle davon ausgegangen, dass meine Berichte Bezirksqualität haben. Aber sie hatten Präsidiumsqualität. Und zwar von Anfang an. Polizei ist immer rassistisch. Es gehört zu unserem Beruf. New Yorker Polizei hasst Puerto Ricaner, Polizei in Miami hasst Kubaner, in Houston Mexikaner, in San Diego Indianer, in Portland Eskimos. Hier hassen wir so ziemlich jeden, der nicht irischer Herkunft ist. Oder nicht Polizei ist. Juden, Schwarze, Asiaten, Frauen. Wenn man mal dabei ist, gehört man zu einer Rasse, die Polizei heißt und alle anderen Rassen zu hassen hat. Ich habe unablässig daran gearbeitet, noch besser zu werden. Ich war 100% da. Steh auf, Mikey! Wer bist du? Bist du mein Vater? Du bist Jennifers Vater, mein Steh Vater. Steh auf! Bist du nicht. Großer Boss bei der Polizei, aber privat hast du mir gar nichts zu sagen. Mikey, du kannst dich totsaufen, wenn du willst, aber erwarte nicht, dass ich zuschaue. Nimm die Pfoten weg, Colonel Rockwell. Ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus. Detective, Sie leben allein, was? Nun, wir legen Sie trocken und dann können Sie sich bei den Rockwells vollends erholen. Ja, das ist wohl so. Und Sie haben so ziemlich alles schon einmal gesehen, was? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ich habe Sie alle gesehen. Aufklatscher, Hirnmatscher, Stromtatscher, Verbluter, Absäufer, Aufplatzer, Abreißer. Ich habe die Leichen von zerprügelten Einjährigen gesehen. Ich habe die Leichen von durchgenotzüchtigten 90-Jährigen gesehen. Ich habe Leichen gesehen, die waren so lange tot, dass die einzig reelle Chance zur Fixierung des Todesdatums das Auswiegen der Maden war. Aber von allen Leichen ist mir keine so im Magen hängen geblieben wie die Leiche von Jennifer Rockwell. Der März. Ich allein. Mein Typ tob auswärts, Computertagung. Ich hatte nicht einmal mit dem Abendessen angefangen. Ich sitze da auf der Couch, mein Buch aufgeschlagen, eine Biografie für die Diskussionsgruppe. Zeit 20.15 Uhr, das weiß ich, weil mich gerade der Nachtzug aus dem Wegnicken hochgerissen hat. Früh, wie immer am Sonntag. Der Nachtzug, der den Boden zittern lässt und meine Miete unten hält. Always for you. And forever yours. It felt just like the old days. We fell asleep on Beulah's porch. I'm gonna take it with me when I go. Mikey, Johnny Mac. Ja, Johnny Mac. Mikey, du schuldest mir einiges. Heute muss ich kassieren. Na schön, lass hören. Die Nummer hier ist schlimm, Mikey. Ich möchte, dass du für mich eine Medea fährst. MDA, Mitteilung an die Angehörigen. Mac wollte, dass ich jemand sagte, jemand sei gestorben. Dass ein geliebter Mensch gestorben ist, plötzlich und gewaltsam. Na schön, lass hören, Mac. Colonel Toms Tochter hat sich heute Abend umgebracht. Jennifer? Du scheißt mich wohl an. Ich wünschte, so wär's, Mikey. Echt. Schlimmer geht's nicht. Wie? 22er in den Mund. Mikey, ich möchte, dass du Colonel Tom benachrichtigst. Und Miriam. Jetzt noch, in dieser Stunde. Warum Nein sagen, wenn man Ja sagen muss? Sowas mache ich nicht mehr. Okay. Ich habe Jennifer Rockwell gekannt, seit sie 8 war. Du musst mir helfen, Mikey. Ich flehe dich an. Genau, Mikey. Siehst du? Wenn du es nicht machst, wer dann? Vergiss es! Ausgeschlossen, bild dir bloß keine Schwachheiten ein. Vergiss es! Na gut. Aber wenn wir hinfahren, will ich am Ort vorbei. Ich nehme mein Notizbuch mit, meine Taschenlampe, meine Gummihandschuhe, meine 38er. Ich bin Polizei. Mein Name ist Mikey Holihan. Bei der Polizei wird man rasch mit dem Alles-klar-Selbstmord vertraut. Wenn man zur Tür reinkommt, die Leiche sieht, sich im Zimmer umschaut und sagt, alles klar. Ich wusste, wohin ich gehen musste. Ich war schon in dieser Wohnung gewesen. Vielleicht ein Dutzend Mal in einem halben Dutzend Jahre, um was für Colonel Tom abzugeben, Jennifer zum Baseball mitzunehmen oder zum Strand oder zu was Hochgesellschaftlichem beim Polizeipräsidenten. Eine funktionelle Freundschaft, aber mit guten Gesprächen im Auto. Hi, Mikey. Hi, Silvera. Jesus, Mikey. Bist du allein? Johnny Mac wartet unten im Wagen. Wo ist sie? Schlafzimmer. Du bist fertig? Warte, sag nichts. Ich geh rein. Klar, ich komm mit. Sie hat es auf dem Stuhl da rechts gemacht. Nichts Ungewöhnliches, Vorhänge halb zugezogen, ordentliche Frisierkommode, zerknülltes Bettzeug, leiser Lustgeruch. Ich habe Jennifer Rockwell gekannt, seit sie 8 war. Ich mochte sie sehr gern und ich habe zugesehen, wie sie größer wurde und schließlich fast schon peinlich vollkommen. Brillant, wunderschön, ja möglich. Zum Sterben brillant. Zum Sterben wunderschön. Ihr Vater ist Bulle. Ihre wesentlich älteren Brüder sind Bullen. Jennifer war Astrophysikerin hier am Mount Lee. Männer? Die hat sie sich aus den Haaren kämmen können. Freie Wahl auf dem ganzen Campus. Aber die letzten Jahre, 7, 8, da war sie mit einem anderen Superherrn zusammen. Trader. Professor Trader Faulkner. Da lag sie. Mit einem Ausdruck kindlichen Erstaunens. Nur leicht, nicht massiv, als hätte sie etwas gefunden, das schon lange verschwunden war und das zu finden, sie nicht mehr erwartet hatte. Nein, berührt habe ich sie nicht. Ich mache nur meine Notizen und male meine Strichfigurenskizze mit professioneller Sorgfalt, als wäre ich wieder auf Schicht. Die 22er lag umgekehrt und fast auf der Seite da, ans Stuhlbein gelehnt, zu ihren Füßen ein schwarzfleckiger Kissenbezug und eine Spraydose 303. Ehe ich das Zimmer verließ, knipste ich eine Sekunde lang mit der Handschuhhand das Licht aus. Ever since I put your picture in a frame. Ever since I put your picture me afraid. Und da waren immer noch ihre Augen. Feucht im Mondlicht. Der Ort eines Verbrechens ist wie ein Cartoon-Rätsel in der Zeitung. Finden Sie den Unterschied? Und etwas stimmte nicht. Jennifers Körper war wunderschön. Man würde es gar nicht wagen, um so einen Körper zu beten. Aber etwas stimmte nicht. Er war tot. Na, was meinst du? Das hier ist definitiv kein Alles-Klar-Suizid. Das ist ein Nichts-Stimmt-Fall. Morde sind Männersache. Männer begehen sie, Männer machen hinterher den Dreck weg. Männer lösen sie, Männer richten sie. Und wo sind die Frauen? Wo die Frauen tausendmal besser sind. Dann natürlich beim Medea fahren. Ach? Was können die Frauen? Das Überbringen der schlechten Nachrichten. Männer setzen es ewig in den Sand. Ich habe schon gesehen, wie Bullen laut loslachen irgendeinem armen kleinen Schwein ins Gesicht, dem gerade die Frau unter einen Zehntonner gelaufen ist. In solchen Augenblicken erkennen die Männer, dass sie Schwindler sind und dann kann alles passieren. Nein, nein. Aber das wird heute Abend nicht so laufen. Du wartest hier, ich gehe hinten rum, wie ich es bei einem Besuch machen würde. Okay, Mikey. Ich konnte sie sehen, durch die Bleiglasfenster, Miriam und Colonel Tom. Sie tanzten Twist, schön langsam, wie für mich inszeniert, wie das vom Küchenfenster gerammte Bild. Eine 40 Jahre alte Ehe, in der noch gevögelt wird. Ich klopfte ans Glasfenster der Hintertür und Colonel Tom machte die Tür auf. Ich spürte, wie mein Gesicht zusammenfällt und ich wusste, was er dachte. Ich sei wieder drauf. Ich meine den Suff und alles. Mikey. Jesus, Mikey, alles in Ordnung? Colonel Tom, Miriam entfiel schon meinem Blick. Stürzte 11 Meter pro Quadratsekunde davon. Sie haben heute Ihre Tochter verloren. Sie haben Ihre Jennifer verloren. Ja, sie ist dahin von eigener Hand. Unfug. Colonel Tom, ich liebe Sie. Sie wissen es. Ich würde Sie nie anlügen. Aber es scheint, dass Ihre kleine Tochter sich das Leben genommen hat. Ja, hat sie. Das kann nicht sein. März. Ich erwachte am Morgen und Jennifer stand am Fuß vor meinem Bett. Manchen Schläfer werden die Toten nie verlassen. März. In meinem Büro. Colonel Rockwell ist da und kommt rüber. In Ordnung, Linda. Tom Rockwell war die meiste Zeit während meines Dienstes beim Mord Gruppenleiter. Ehe er in seinen persönlichen Expresslift stieg und auf den Knopf drückte, wo Penthouse drauf stand. Alles Psychologie und Arschkriecherei. Wissen Sie, was ich jetzt bin? Ich bin kein Bulle. Ich mache in Rhetorik. Er ist jetzt ein sogenanntes hohes Tier. Er ist nicht mehr Polizei, er ist Politiker. Hallo, Colonel Tom. Wie steht es, Colonel Tom, mein Lieber? Tom atmet schwer und schweigt erst. Er steckt in einem Albtraum. Und ich jetzt auch. Was tue ich, wenn er anfängt zu schreien? Soll ich auch schreien? Sollten alle anfangen zu schreien? Wie geht es Miriam? Ist sehr still. Mikey, da hat sich was abgespielt. Da stimmt was nicht. Das habe ich mir auch gedacht. Wie lesen Sie es, Mikey? Unter Freunden. Als Polizei. Als Polizei? Als Polizei muss ich sagen, dass es wie ein Suizid aussieht, Colonel Tom. Aber es hätte auch ein Unfall sein können. Da war ein Stofffetzen und das 303. Glauben Sie, sie hat sie vielleicht gereinigt und... Es ist Trader. Es muss Trader gewesen sein. Ein als Selbstmord aufgetakelter Mord. Das erwartet man schon mal von einem Hirntotenfixer. Aber von Trader Faulkner, Assistenzprofessor für Wissenschaftsgeschichte an einer Nobeluni? Wir würden bestimmt sehen, was da los wäre, weil wir wollen, dass Selbstmord Mord ist. Ein abgewickelter Mord bedeutet Überstunden, Aufklärungsstatistik, Ole, Stimmung im Revier. Trader? Trader. Er war da, Mikey. Er war der Letzte, der sie gesehen hat. Ich will nicht sagen, dass er... Aber es ist Trader. Trader besitzt sie. Es ist Trader. Warum? Wer sonst? Haben Sie je einen glücklicheren Menschen gesehen als Jennifer? Haben Sie je von jemandem gehört, der glücklicher war als Jennifer? Ausgeglichener? Sie war eine Sonne. Nein, Colonel Tom, da irren Sie sich nicht. Aber Sie und ich wissen, dass es immer genug Schmerz gibt. Es gab keinen. Verzeihung, Sir. Wird der Fall bearbeitet? Ist Silvera dran oder was? Es ist noch nichts entschieden. Ich habe den Fall erstmal angehalten, weil ich Sie bitten werde, etwas für mich zu tun. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich würde alles für Sie tun. Das wissen Sie. Als er hier reingekommen ist, habe ich gedacht, er kann machen, was er will. Ich tue es nicht. Jetzt darf ich Ihnen sagen, ich hatte völlig recht. Du kannst dich totsaufen, wenn du willst, aber erwarte nicht, dass ich zuschaue. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Bringen Sie mir etwas, mit dem ich leben kann. Damit kann ich's nicht. Das war kein Unfall, Mikey. Morgen um diese Zeit können Sie ein Päckchen von mir erwarten. Was ist drin, Colonel Tom? Etwas für Ihren Videorekorder. Die Autopsie. 7. März. Dies ist der Körper einer gut entwickelten, muskulierten weißen Frau. 1,78 groß und mit einem Gewicht von etwa 63 Kilo. Sie trägt keine Kleidung. Das heißt, sie ist nackt. So nackt wie im Schlafzimmer. Am Tatort. So nackt wie auf den Fotos in der Akte. So nackt, wie ich sie gesehen habe. Jetzt. Mit einem Zettelchen am Zeh. Wenn man die Leichen wegnehme, wäre der Autopsiesaal wie die Küche von einem Restaurant. Auf dem Schneidetisch passieren seltsame Sachen. Ein doppelter Selbstmord kommt als Mord Selbstmord zurück. Ein Mord mit Vergewaltigung kommt als Selbstmord zurück. Aber kann ein Selbstmord als Mord Vergewaltigung wiederkommen? Autopsie ist auch eine Vergewaltigung. Und in dem Augenblick, da der erste Einschnitt getan wird, wird Jennifer ganz Leiche. Oder nur noch Leiche. Jennifers Leiche. Und in der Stahlspüle, neben dem Tisch, der verzweigte Organbaum mit seinen seltsamen Früchten. Es scheint, dass sich Jennifer Rockwell dreimal in den Kopf geschossen hat. Dreimal. 9. März. Ich hasse es. Du hast was, Silvera? Das ganze gottverdammte Dingens. Colonel Tom meint, es zeigt nach Mord rüber. Was? Was tut das? Die drei Schüsse. Rockwell ist nie richtig gut gewesen. Auf der Straße. Er ist im Dienst angeschossen worden, Herr Gott nochmal. Er ist im gottverdammten Dienst angeschossen worden. Für Colonel Tom zeigt das zu Mord rüber. Ja, weil er sonst nichts hat. Man schießt sich einmal in den Mund, c'est la vie. Man macht's zweimal. Kann schon mal vorkommen. Ja, ein Missgeschick. Man schießt sich dreimal in den Mund. Da muss man wirklich abtreten wollen. Und das war eine 22er, ein Revolver. Jawohl, kein Schwulenpistölchen. Zwei habe ich schon gesehen bei Suiziden. Ich kann mir drei vorstellen. Hör mal, ich bin schon Typen nachgerannt, die drei im Kopf hatten. 5 im Kopf, 10? Wann war man sicher? Warum war sie nackt, Silvera? Colonel Tom hat gesagt, Fräulein Züchtig hat nicht einmal ein Bikini besessen. Warum wollte sie dann so gefunden werden? Ach, nackt ist doch das Geringste bei der Sache. Tot ist sie, Mikey. Nackt kannst du vergessen. Wir starren unsere Notizen, auf die Strichskizzen, auf die Fotos. Es sagt was. Und was? Na komm, es sagt, hey, schau dir das mal an, mein Junge. Pfleger des Monats. Des Jahres. Nein, Quatsch, nicht so ein Körper. Mehr ein Sportkörper mit Titten. Vielleicht kommen wir hier beim letzten Akt von irgendeinem Spielchen dazu. 6? Sag mir doch nicht, dass dir das nicht schon eingefallen ist. Bis 35 habe ich die Frau, Freundin, Schwester und Mutter jedes einzelnen von mir verhafteten Typen gefickt. Ich war eine furchtbare Alkoholikerin. Früher. Die allerschlimmste. Wie entsetzliche 7 Zwerge in 1 geknetet. Und in eine Lederjacke und enge schwarze Jeans gestopft. Shoddy, Roadie, Sloppy, Sleazy, Nasty, Weepy und Horny. Eines Abends gegen Ende haben wir einen dicken Fall abgehakt. Und die ganze Schicht zieht zum Essen zu Jets. Beim letzten Gang merke ich, dass mich alle anstarren. Ich habe auf mein Dessert geblasen, um es abzukühlen. Und mein Dessert war ein Eisbecher. Ich ging in die Bars und starrte nacheinander jedem ins Gesicht. Kein Mann dort wusste, ob ich ihn an der Gurgel packen oder an die Eier langen würde. Und ich auch nicht. Im Präsidium war es kaum anders. Als ich fertig war, gab es im ganzen Gebäude keinen einzigen Bullen, den ich nicht aus dem einen oder anderen Grund gegen eine Toilettenwand geknallt hatte. Du machst doch alles an, was sich bewegt, richtig? Ach ja. Hast du es bei Jennifer mal probiert? Ja klar, bei so jemand muss man es wenigstens versuchen. Das würde man sich ja nie verzeihen. Und? Er hat mich abfahren lassen. aber nett. Hast du Trader schon gesehen? Mikey, ich habe zu meiner Zeit schon verschiedene Figuren gesehen, aber der Typ, das ist eine Schönheit für sich. Die Brille, die ist so dick wie das Teleskop von Mount Lee. Und hör mal, er trägt Lederflicken an den Ellbogen von seinem Tweedjacket. Kannst du dir das vorstellen? Und da sitzt er auf einer Bank im Korridor und weint sich in die Hände. Wahnsinn! In den alten Tagen, hab ich da jemals dich angemacht? Soweit ich mich erinnere, hast du mich bloß 2-3 Mal an die Wand geklatscht. Detective Silveira? Ja, das bin ich. Hi. Na, was haben die Computer ausgespuckt? Aha. Okay, dank dir. Wie viel Dreier im Kopf haben wir? 7 in den letzten 20 Jahren. Kein Problem. Wir haben sogar einen 4er. März. Colonel Tom ruft an, ob ich in sein Büro kommen würde. Er schrumpft zusehends zusammen, sein Schreibtisch wirkt inzwischen so groß wie ein Flugzeugträger und sein Gesicht wie ein kleiner Geschützturm mit 2 roten Knöpfen. Panikalarm. Gehen Sie hart an Trader ran, so wie Sie es können, Mikey. Ich weiß es. Ich kann es, wie Sie wissen, Colonel Tom. Freistil, Mikey. Machen Sie ihn alle. Kaufen Sie ihm nicht den ganzen Elite-Uni-Scheißdreck ab, die weiche Stimme, die Logik, als ob er selbst glaubt, er sei zu schön, um wahr zu sein. Es steckt Böses in ihm, Mikey. Sein Kopf bebte vor entsetzlichen Fantasien, die er wahrsehen wollte, musste, die in jedes erdenkliche Ergebnis, Verstümmelung, Zerstückelung, Kannibalismus, Marathon-Torturen von chinesischer Subtilität, von afghanischer Üppigkeit, alles war besser als das andere, dass seine Tochter sich eine 22er in den Mund schiebt und 3-mal den Abzug betätigt. März. Whitman Avenue, Jennifers Straße. Ich frage mich durch die Nachbarschaft. Gute Gegend, niemand fordert mich auf, zur Hölle zu gehen und dort die Schwänze zu lutschen. Aber es hatte auch niemand etwas gesehen oder gehört. Aber dann... Ich bin gerade mit der Mutter am Ende, als die plötzlich sagt, fragen Sie Sophie. Sophie war draußen und ist mit ihrem neuen Fahrrad gefahren. Denk genau nach, meine Kleine. Mir ist die Kette rausgegangen und ich habe sie wieder drauf machen wollen. Ja, und weiter. Und ein Mann ist rausgekommen. Aus diesem Haus, aus dem mit dem Kirschbaum. Aus dem. Wie hat er denn ausgesehen? Arm. Arm? Was meinst du denn damit, junge Dame? Der hatte Flicken an seinem Arm. An seinem Arm? Am Ellenbogen. Trader hatte die Flicken an seinem Ellenbogen. Meine Kleine, wie war der Mann denn so aufgelegt? Zornig. Ich habe ihn fragen wollen, ob er mir hilft. Aber ich habe es nicht gemacht. Und dann, oh Wunder, kriege ich auf dem Präsidium serviert, dass doch noch jemand etwas gehört hatte. Mrs. Rolf, die alte Schachtel von oben drüber, schon halb weggetreten nach einer langen Witwenschaft mit viel süßem Sherry. Einen kleinen Sherry? Nein, danke. Ach, dann mache ich das alleine. Haben Sie Schüsse gehört? Ja. Am frühen Abend habe ich ein Nickerchen gemacht vom Fernseher. Da haben sie auch geschossen. Eindeutig habe ich dann aber von unten im Haus einen Schuss gehört. Ein kurzes Rumsen, wie wenn jemand eine Tür zu fest zuschlägt. Und danach vibriert es kurz. Ach, das kommt hier öfter mal vor. Irgendjemand knallt hier immer. Die Türen. Trotzdem kam es mir doch komisch vor, weil es aus der Wohnung unten kam. Und ich habe dann die 911 gewählt, für alle Fälle. Haben die sich gestritten? Nie, soweit ich weiß, nein. Wie sind Sie Ihnen vorgekommen? Ach, wie ein Traumpaar. Mrs. Rolf, hat Jennifer einen depressiven Eindruck gemacht? Jennifer? Oh, die war immer fröhlich. Immer fröhlich. 12. März. Mikey, was ich Ihnen sagen wollte, Mir ist noch eingefallen, dass Trader häufig sehr eifersüchtig reagiert hat und Jennifer sich vor Monaten in einer Kneipe sogar handgreiflich gegen ihn wehren musste. Beide hatten einiges getrunken und Sie wissen schon, das war ungewöhnlich für Jennifer. Und wahrscheinlich hat er ihr irgendetwas in den Kopf gesetzt, von wegen Feier eines ihrer großartigen Experimente oder etwas dergleichen. Jedenfalls kann ich mich genau erinnern, dass sie sehr angespannt war und inmitten einiger ihrer Kollegen, die ihr alle zu Füßen lagen. Aber Trader guckte zuerst nur immer ganz böse und dann... Colonel Rockwell verliert langsam den Überblick. Als er martert sich das hin, um irgendwelche Kacke zu finden, die er Trader an die Klinke schmieren kann. Die Testergebnisse bei Jennifer auf Ejakulat sind positiv. Vaginal und oral. Oral. Mikey. Sie verstehen, was ich meine. Das ist aber auch ein einziges Stück Scheiße. Jesus Christus. März. Zeit jetzt für Trader. Herr Professor Trader Faulkner? Ja? Detektiv Holehin hier, Mordkommission. Warum 6 Uhr morgens? Ich möchte Sie heute hier im Präsidium haben, sobald wie möglich, sobald Sie es irgendwie einrichten können. Weshalb? Ich schicke den Transporter. Soll ich den Transporter schicken? Weshalb? Das Wetter perfekt. Eisregen. Genau das Richtige für unseren Assistenzprofessor. Dann eine endlose Folge nasser, dreckiger Linoleumkorridore im Präsidium, ein schwer atmender Aufzug und am Ende ich. Polizei, 44, Boxertitten und 2 blasse blaue Augen im Kopf, die alles schon gesehen haben. Mikey, nicht wahr? Schön, Sie wiederzusehen. Sie sind spät dran, Trader. Silvera? Hi, Mikey. Was haben wir heute? Wir haben eine tote Nutte, die 10-Dollar-Nummern auf dem Allright-Parking geschoben hat. Wir haben diese Killersau Jackie Z und wir haben das da. Brauchst du eine helfende Hand? Ich muss das sehr bitten. Danke. Nee, Silvera. Schlechtes Wetter ist die schärfste Polizei. Zum Warten im Zoo der Abteilung Mord hat Trader Mann, Vater und Zuhälter einer zusammengeprügelten Prostituierten und einen Scharfrichter von der Firma Jackie Z. Also Trader, Sie und Jennifer waren wie lange zusammen? Fast 10 Jahre. Ihr zwei habt euch wie kennengelernt? In der Universität. Sie ist was, 7 Jahre jünger? Sie hatte gerade angefangen, ich war schon promoviert. Sie haben sie unterrichtet? Nein. Sie machte Mathematik und Physik, ich Philosophie. Sprache, Sprachphilosophie? Richtig. Konditionalformen, genau gesagt. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, über den Unterschied zwischen sollte ich das tun und würde ich das tun nachzudenken. Und heute? Viele Welten. Bitte? Sie meinen andere Planeten? Viele Welten, viele Gehirne. Die Interpretation relativer Zustände allgemein als Paralleluniversa bekannt. Bitte. Wie würde ich unsere Beziehung beschreiben? Glücklich. Glücklich. Aber sie kam langsam an ihr Ende. Nein. Es gab Probleme. Nein. Okay, alles war fabelhaft. Lassen wir es mal für den Augenblick dabei. Bitte? Also Kinder. Sie wollten Kinder? Sie persönlich? Natürlich. Ich bin 35. Da fängt es langsam an, dass man ein neues Gesicht sehen will. Sie wollte auch welche? Sie war eine Frau. Frauen wollen Kinder. Er schaut mich an. Mein Stadtfleisch, meine Augen. Und er denkt, jawohl. Alle Frauen, außer dieser Frau. Ich denke mir, wenn man sein Leben überhaupt leben will, dann bitte die ganze Chose. Ich muss Colonel Tom werden. Ich weiß es. Ich muss mir den Schuh anziehen. Ich muss es wollen. Ich muss wissen, dass er es war. Ich weiß es. Ich weiß es. Trader, ich möchte, dass Sie ganz genau erzählen, was am 4. März geschehen ist. Genau das machen wir jetzt, Trader. Ich will sehen, wie das, was Sie jetzt anbringen, zu dem passt, was wir schon haben. Was Sie schon haben? Ja, unsere Indizien vom Tatort, Trader. Moment. Detective Julian, ich kann das doch jetzt beenden, nicht? Ich kann einfach einen Rechtsanwalt kommen lassen, nicht? Haben Sie das Gefühl, Sie brauchen einen Anwalt? Oder wollen Sie sich jetzt hier mit mir zusammensetzen und wir bringen diese ganze Sache ins Reine? Sonntag. Es war Sonntag. Wir haben getan, was wir immer sonntags getan haben. Wir haben lange geschlafen. Ich bin gegen 10:30 aufgestanden, habe Frühstück gemacht. Wir sind spazieren gegangen im Rotten Park. Wir sind gegen 5:30 zurückgekommen. Sie hat Lasagne gemacht. Ich habe meine Tasche gepackt. Allerdings haben Sie eine Tasche gepackt, weil das kein gewöhnlicher Sonntag war, was, Trader? Hatten Sie es schon lange kommen sehen? Wie lange denn? Sie wollte weg von Ihnen, Trader. Und Sie konnten es spüren. Vielleicht traf sie sich schon mit einem anderen. Vielleicht auch nicht. Aber es war vorbei. Ach. Ach, kommen Sie schon, Mann. Das Alltäglichste der Welt. Sie wissen doch, wie sowas geht, Professor. Es gibt Schlager darüber. Aber Ihnen sollte das natürlich nicht passieren, Trader, was? Ich kann es ja verstehen. Ich verstehe es ja gut. Unzutreffend. Nein, nicht der Fall. Unwahr. Sie sagen, Ihre Stimmung an dem Tag war wie? Normal. Heiter. Typisch heiter. Ja, na klar. Also wartet sie nach einem typisch heiteren Tag mit ihrem typisch heiteren Lebensgefährten, bis er aus dem Haus ist und schießt sich zwei Kugeln in den Kopf. Zwei Kugeln? Das überrascht Sie? Ja, Sie nicht. Gehen Sie hart an, Trader. So wie Sie es können, ich weiß es. Trader, zu welchem Zeitpunkt hatten Sie und die Verstorbene Sex? Was? Bei der Verstorbenen war der Test auf Ejakulat positiv, vaginal und oral. Wann war das? Geht Sie nichts an. Oh doch, das geht mich was an, Trader. Und ich sage Ihnen jetzt genau, was an diesem Abend passiert ist, weil ich es weiß, Trader. Ich weiß es. Es ist vorbei, aber Sie wollen unbedingt noch einmal mit ihr schlafen, nicht wahr, Trader? Und eine Frau lässt das in so einem Moment geschehen. Es ist menschlich, das geschehen zu lassen, noch einmal. Auf dem Bett, dann im Sessel. Auf dem Sessel sind Sie fertig geworden, Trader. Sie waren fertig und haben den Schuss in Ihren offenen Mund gefeuert. Zwei Schüsse, Sie haben gesagt, zwei Schüsse. Ja, sehen Sie mal an, das habe ich. Und jetzt verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis, das Sie schon kennen. Drei Schüsse, Trader. Drei Schüsse. Und ich darf Ihnen sagen, dass damit der Selbstmord vom Tisch ist. Also war es Mrs. Rolfe von oben drüber, die kleine Sophie von der Straße oder Sie waren es, Trader. Oder Sie waren es. Meine Zeugin sagt, sie hat die Schüsse gehört, ehe Sie aus der Tür kamen. Ehe. Hört sich das zutreffend an, Trader? Warten Sie. Lassen Sie sich Zeit, Trader. Schließlich kennen wir das alle. Man gibt jemandem Jahre seines Lebens, man gibt jemandem das ganze Leben und zack, steht man auf der Straße. Und denkt an die Männer, die an seine Stelle treten werden. Weil sie war ja heiß, Trader, und fickt sich jetzt durch ihren Freundeskreis durch. Und dann durch die weitere Bekanntschaft und erweist allen diese kleinen Gefälligkeiten, die Sie so gut kennen. Und jetzt hören Sie gut zu, Trader. Was wollen Sie mir sagen? Wir haben den Tatort wenige Minuten nach dem Anruf erreicht. Und sie war immer noch da, Trader, war noch unter uns. Und sie hat Sie angegeben. Anthony Silvera hat es gehört, John McEtich hat es gehört, ich habe es gehört. Sie hat Sie angegeben. Was sagt man dazu, Trader? Die blöde Möse hat Sie sogar am Schluss noch reingeritten. Ach, Mikey, Sie arme Sau, wenn Sie sich hören könnten. Aber ihr spricht ja nicht Mikey Julian, ihr spricht Tom Rockwell, hm? Colonel Tom Rockwell, unser aller Vater. Und der arme Idiot sollte schamrot werden wegen der Nummer, die ihn hier aufgehängt hat. Ich setze einmal voraus, dass diese ballistische Analyse kein Witz ist und keine Fälschung und dass ich damit leben muss, was da steht. Und wissen Sie was? Ich wünschte, ich hätte Sie umgebracht. Ich möchte sagen, nehmen Sie mich fest. Das wäre besser als das, was ich vor mir sehe. Gehen Sie an, Trader, so wie Sie es können, ich weiß. 14. März. Ich höre noch einmal den Autopsiebericht von Paul Nowab. Jennifer Rockwell, 1,78 Meter groß, 63,5 Kilo schwer. Magen bereits vollständig verdaute Mahlzeit, Rührei, Lachs, Bagel und eine weitere nur teilweise verdaute Mahlzeit, Lasagne. Leichenflecken nur dort, wo man sie erwarten durfte. Niemand hat den Körper arrangiert. Rücksteuerung, auf der rechten Hand und dem rechten Unterarm mikroskopisch große Partikel Blut und Gewebe. Rechte Hand erlitt Kadaververkrankung. Die Krümmung des Abzugs und die Musterung des Griffs sind tief ins Fleisch eingedrückt. Jennifer, du hast dich selbst getötet. Endgültig. Das ist jetzt durch. Und Schmerz gibt es immer genug. Ich brauche bloß an die Zeit zu denken, als ich mich im Haus der Rockwells verkrochen hatte. Entzug. Und meine Seele in die Bettlaken schwitzte. Und du in mein Zimmer gekommen bist, Jenny, in dein Kinderzimmer und mir vorgelesen hast. Da warst du 19. Sie hat nicht über mich geurteilt. Ich urteile nicht über sie. 18. März. Tom und Miriam standen bewegungslos, starrend direkt am Grab. Wie lackiertes Holz. Mikey? Hm? Ich glaube, ich sehe zum ersten Mal deine Beine. Na, dann genieß es. Wo hat Jennifer denn ihre Beine hergehabt? Nicht von dir, Mädel, du bist wie ich. Habe immer gesagt, soll sie sich für den Rest ihres Lebens wundern, wo sie ihre Figur her hat. Soll sie sich's austüfteln? Mikey, hm? Maggie, es gibt da etwas, was wir jetzt über Jennifer wissen und wir möchten, dass du es auch weißt. Jetzt? Gut, jetzt. Tom hat den toxikologischen Bericht verschwinden lassen. Maggie, Jennifer war auf Lithium. Lithium, mein Gott. In Drogenhausen, hier, kennt man sich als Polizei rasch aus in der Pharmazie. Lithium ist ein Leichtmetall, aber Lithiumcarbonat ist ein Stimmungsstabilisator. Die Leute töten, begraben jemanden, lassen sich scheiden, heiraten, wechseln das Geschlecht, drehen durch, gebären, ohne dass die Leute was merken. Die Leute kriegen Drillinge im Badezimmer, ohne dass die Leute was merken. Warum? Du verstehst, Mikey, wir haben nach einem Warum gesucht. Jetzt haben wir wohl eins, aber plötzlich haben wir kein Wer. Wer war sie, Mikey? Beantworte mir das, Mikey. Und du bist sicher, dass du eine Antwort haben möchtest? Tom will eine Antwort. Er ist Polizei, ich bin mit ihm verheiratet. Es geht in Ordnung, Mikey. Warum ich? Du bist eine Frau, aber du bist zäh genug. Wer zum Teufel war sie, Mikey? Ja, ich bin zäh genug. Ich glaube, wir haben nun all diese Bilder im Kopf und die Geräusche. Wir haben diese starren Filmbilder. Tom und Miriam haben sie, ich habe sie. In dem kleinen Verhörzimmer habe ich zugesehen, wie sie sich hinter Traders Augen geformt haben. Diese abgelösten Filmbilder, auf denen der Tod Jennifer Rockwells zu sehen ist. Sie selbst sieht man da nicht. Wer zum Teufel war sie, Mikey? Der Suizid ist der Nachtzug, der dich in die Dunkelheit reißt. Sonst kommt man nicht mit solcher Geschwindigkeit dorthin, nicht auf natürlichem Wege. Man kauft sein Ticket und steigt ein. Das Ticket kostet alles, was du hast. Aber es ist nur einfach. Dieser Zug bringt dich in die Nacht und lässt dich dort. Der Nachtzug. Jetzt habe ich die Empfindung, dass jemand in mir drin ist, wie ein Eindringling, der seine Taschenlampe hin und her schwenkt. Jennifer Rockwell ist in mir drin und will das beleuchten, was ich nicht sehen möchte. Ich muss die Scheiße in ein langsameres Tempo kriegen. Ich muss alles langsamer fahren. Arbeiten Sie nicht in der Nähe des Todes, nicht in der Nähe von Pharmazieprodukten. Seien Sie kein Einwanderer, kein Deutscher soeben im Hafen gelandet. Seien Sie kein Rumäne, kein Japaner. Gehen Sie nicht dort, wo die Sonne nicht scheint. Seien Sie kein adolescenter Homosexueller, einer von dreien versucht. Seien Sie kein Alkoholiker, ist ohnehin Suizid auf Raten. Seien Sie kein Schizophrener, verweigern Sie den Stimmen in Ihrem Kopf den Gehorsam. Seien Sie kein Mann, der Versuch ist ein Frauending, die Durchführung ist Männersache. Seien Sie nicht Jennifer Rockwell. Die Frage ist, warum nicht? März. Mikey Hullien. Dr. Tarkinghorn, wann haben Sie Jennifer zum letzten Mal gesehen? Hier? Vor etwa einem Jahr. Detective, Sie leben allein, was? Nun, wir legen Sie trocken und dann können Sie sich bei den Rockwells vollends erholen. War sie bei irgendjemand sonst in Behandlung? Sie hatte einen Zahnarzt und eine Gynäkologin. Jennifer war ein nahezu phänomenal gesunder Mensch. Warum war sie denn auf Lithium, Doktor? Lithium? Sie bekam kein Lithium, Detective. Sehen Sie hier? Das ist der toxikologische Bericht. Das ist doch... In dieser Stadt kann man alles bekommen. Mit Leichtigkeit. Sie hat sich selbst behandelt. Sie hat das eigene Hirn behandelt. Und das ist immer ein wahrhafter Vorgang. Ach, meinen Sie? Es tritt eine Art Spiraleffekt auf. Und Sie selbst, Detective? Sie sind in Form geblieben. Ja, klar. Keine weiteren Probleme seit damals? Keins. Nicht eins. März. Das Institut für physikalische Probleme liegt ziemlich außerhalb in der Nähe des alten Observatoriums in den Ausläufern des Mount Lee. Gleich neben dem Eingang der Abteilung terrestrischer Magnetismus folgende Worte an der Korridorwand. Et eritis sicut Deus scientem bonum et malum. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Mike Hoolihan? Ja. Berg Stanzinger, Abteilungsleiter. Sie haben mich erschreckt. Ich habe Sie erwartet. Kommen Sie. Bex ist eine TV-Berühmtheit. Er fliegt in eine Zweipropellermaschine und hat ein zweites Haus in Aspen. Er läuft Ski, er ist Bergsteiger. Vor 3 oder 4 Jahren hat er eine Serie auf Channel 13 moderiert, die Evolution des Universums. Er wird immer in diesen News-Show-Spots interviewt, wenn sich auf seinem Gebiet was tut. Es geht doch in Ordnung, dass ich das Tonband anschalte, das mich immer begleitet. Ja, bitte sehr. Jeden Tag kommt eine Tonne neuer Daten rein, die wir checken und reduzieren müssen. Das war Jennifers Aufgabe. Mhm. Wie alle hier hat sie an Fragen gearbeitet, die mit dem Alter des Universums zu tun haben. Ein Gebiet, wo bis aufs Messer gekämpft wird. Die Hubble-Konstante, Q0 und die Dunkelmaterie. Aber Sie machen sich gewiss nicht viele Gedanken über diesen Kram. Nun nein, ich komme anscheinend ganz gut so zurecht. Also, hatte Jennifer eine unorthodoxe, eine mystische Seite. Ihr seid alle Wissenschaftler, aber am Ende werden ein paar von euch schwer religiös, richtig? Ja, das ist richtig. Der Blick in Gottes großen Plan und so weiter. Aber behalten Sie im Auge, dass wir hier die Wirklichkeit untersuchen. Das Universum ist all das, was man von einer Religion erwartet. Und dann noch einiges mehr. Rätselhaft, wunderbar, schrecklich. Aber das Universum ist Tatsache. Doch einige Leute hier betrachten alles nur als ein Physikproblem. Jennifer war romantischer, sie war großartiger. Inwiefern? Das Universum hatte immer noch Wohnzimmergröße, bis die Riesenteleskope kamen. Jetzt haben wir wirklich eine Vorstellung davon, wie fragil und isoliert unsere Lage ist. Und ich glaube, wenn all das erstmal wirklich allgemein klar wird, diese Informationen, die erst 60, 70 Jahre alt sind, dann werden wir eine vollkommen andere Auffassung von unserem Ort und unseren Zielen hier haben. Das Gerase, das Gemache, die Kriege, die Konkurrenz, das wird sich enthüllen als das, was es ist. Albern. Die Revolution kommt, Detective. Und es ist eine Revolution des Bewusstseins. Das glaubte Jennifer. Aber gefickt haben Sie sie, nicht wahr, Herr Professor? Und Betty Jean wollten Sie nicht verlassen. Ich habe gestern Nacht von Ihnen geträumt. Haben Sie? Ja. Tatsache. Und wissen Sie, was ich gesagt habe? Nehmen Sie mich fest. Warum sollten Sie so etwas sagen, Bex? Hören Sie, in der Woche vor Ihrem Tod hat Jennifer zum ersten Mal überhaupt Scheiße gebaut, und zwar ungeheuer. Sie hat die Werte geändert. Sie hat alle Werte geändert. Sie meinen... Keine Panne und sowas? Kein Irrtum? Es war wie eine Bosheit. Sie hat das Programm geändert. Alles wurde Scheißdreck. Die Arbeit eines Monats geht in den Müll. Ich trete nackt gegen Princeton an. Ich sage Ihnen was. Als Miriam anrief und es mir sagte, spürte ich sowas wie Erleichterung. Jetzt muss ich sie nicht umbringen, wenn sie ins Büro kommt. Und dann nur noch Schuldgefühle. Mikey, ich sterbe beinahe dran. Ich meine, bin ich denn der brutal? Hat sie solche Angst vor meiner Wut gehabt? Et eritis sicut Deus? Ja. In den alten Zeiten habe ich mich manchmal durch die klinische Aversion gesoffen. Alkohol, Pillen, scheiß drauf. Ich hatte das Gefühl, das ist es wert. Ich könnte das jetzt nicht mehr bringen. Wenn ich zu meinem Körper jetzt Alkohol trinke, gibt es ein fulminantes Leberversagen. Detective Jennifer Hoolihan. Ich habe mich oft gefragt, warum hat mich mein Vater Mike genannt, wenn er mich dann ficken wollte? war zu all dem anderen auch noch schwul? Es gibt noch etwas Geheimnisvolleres. Ich habe nie aufgehört, meinen Vater zu lieben. Meine Mikey, hol her, kommt rüber und bringt die Sache in Ordnung. Mikey, heute muss ich kassieren. Beantworte mir das. Du bist eine Frau. Detective? Sie leben allein, was? Und hier kommt der Nachtzug. Zuverlässig gewesen sein? Mag einmal vielleicht ganz ordentlich und intakt gewesen sein? Vor einem halben Jahrhundert? Jetzt hängt es völlig in der Luft. Mit den Ätherwellen. Fernsehen. Ohne Erinnerung. Weg vom Leben. Weg von Gott. Ich werde alles aufnehmen und es dann übertragen. Oh, Vater. Jesus, Mikey, alles in Ordnung? Karl, Tom, was kann ich Ihnen sagen? Die Menschen stellen sich hin vor die Welt. Die Menschen zeigen der Welt ein bestimmtes Leben. Dann schaut man hindurch und sieht, so ist das gar nicht. Im Augenblick noch heiterer Himmel. Dann schaut man wieder hin und überall stehen Gewitterwolken. Langsam, Mikey. Können wir das etwas langsamer machen? Es passt zusammen, Colonel. Es passt alles zusammen. Ihr kleines Mädchen war am Flattern. Kein Arzt hat ihr das Zeug gegeben, das sie geschluckt hat. Sie hat sich's von der Straße geholt. Mikey, Sie sind zu laut. Auf der gottverdammten Straße, Colonel Tom. Ein Jahr lang hat sie versucht, ihrem eigenen Kopf davon zu rennen. Bex Danziger hat mir erzählt, sie ist langsam bei ihrer Arbeit eingebrochen und hat über den Tod geredet. Und mit Trader lief es langsam schief, weil sie sich's mit einem anderen Typ überlegt hat. Was für ein anderer Typ? Mikey. Was ist mit Ihnen los? Es ist ein Muster, ganz klassisch, Colonel Tom. Alles im Kasten, ein Stück Scheiße. Ich komme jetzt bei Ihnen vorbei. Ich werde nicht da sein, hören Sie. Es ist alles in Ordnung. Ich bin brav, wirklich. Warten Sie. Jetzt ist es besser. Mir geht alles nach. Und Sie müssen es jetzt einfach lassen, wie es ist, Colonel. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Mikey! Mikey! I can't believe I met you, babe. I can't believe you're with me still. And though I hurt you now and then, I feel this cannot be the end. Are changing fast. Only good things last. And against all odds, I'll fight and promise you tonight. In 1999, the sun still gonna shine, and you still be mine in 1999. Persönlich ziehe jetzt los zur Battery mit ihrer langen Reihe von Bumskneipen. Ich möchte Trader Faulkner anrufen und leb wohl sagen. Aber das Telefon klingelt wieder und der Nachtzug kommt. Und ich kann diesen schwanzlosen Sack Scheiße die Treppe verbiegen hören. Und er soll nur mal zusehen, was passiert, wenn er sich mir in den Weg stellen will. Oder mich so anschaut. Oder den Mund aufmacht. Und auch nur ein einziges Wort sagt. Your land is a town. And in that town there's a house, and in that house there's a woman, and in that woman there's a whore that I love. I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it with me when. Night Train, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Martin Amis, aus dem Englischen von Joachim Kalka. Hörspielbearbeitung Marie-Elisabeth Müller, eingerichtet von Thomas Fritz und Joachim Staritz. Musik von Tom Waits, Axinia, und Peter Kowald, Bass. Personen und Darsteller: Mikey Hulien, Simone von Sklinitzky. Maketic, Dieter Bellmann. Silvera Hilma Eichhorn, Colonel Rockwell Hans Teuscher, Miriam Rockwell Mary Lou Pohlmann, Doc Turkinghorn Günther Grabert, Trader Faulkner Rainer Selin, Bex Danzinger Hans-Peter Hallwachs. In weiteren Rollen Clara Hofmann, Marlies Reusche, Wolfgang Jakob und andere. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Dietmar Hagen, Technik Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Joachim Staritz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2000.